Kundgabe 1825. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.02.1941. Muss-Zustand. Licht, Einfluss auf Unerlöstes. In jede Materie dringt das Licht des Geistes, das heißt, das in der Materie sich bergende Geistige wird von dem Geistigen außerhalb der Materie ständig beeinflusst, das zu tun, was zur Erlösung führen muss. Es ist also das Geistige außerhalb der Materie, das von Gottes Willen beherrschte oder, besser gesagt, dem göttlichen Willen sich unterstellende. Es wird daher den Einfluss so ausüben, wie es Gott bestimmt. Diesem Geistigen obliegt somit das noch im Anfang seiner Entwicklung stehende Geistige in der Materie. Und es führt Letzteres nun aus, was das reife Geistige will. Es ist dies der Muss-Zustand, den jedes Wesen durchmachen muss, bevor es seinen freien Willen als Mensch bekommt. Gleichzeitig aber bringt das reife Geistige dem noch Unentwickelten seinen Zwangszustand in der gebannten Form zum Bewusstsein und regt es an zur Tätigkeit. Denn dem Wesen ist dann der lichtlose Aufenthalt in der festen Form zur Qual. Und so ein Lichtwesen diese Dunkelheit durchbricht und einen Schimmer des Lichtes dem Geistigen in der Form zukommen lässt, wird das Verlangen nach Licht in dem Wesen geweckt. Und dann führt es auch willig aus, was von ihm verlangt wird, und lockert so etwas die Hülle. Es kann der Geist nun schon bedeutend leichter mit dem Geistigen außerhalb in Verbindung treten. Licht ist also gleichzeitig Mittel und Zweck. Licht zuströmen heißt, Licht hungrig werden lassen. Nach Licht verlangen heißt Erfüllung. Denn dem verlangenden Wesen wird Licht gegeben. Es ist daraus ersichtlich, welche Liebe die ewige Gottheit mit ihren Geschöpfen verbindet, dass sie den Willen in sich tätig werden lassen können, das heißt, sie führen zwar in der Form nur den göttlichen Willen aus, es ist jedoch von großem Vorteil für das Wesen, wenn der eigene Wille schon der gleiche ist wie der göttliche Wille, solange es noch im Muss-Zustand steht. Ein solches Wesen wird die Erdenlaufbahn viel erfolgreicher zurücklegen. Es wird eine jede Form nach kurzem Aufenthalt wieder verlassen können, da es willig ausführt, was für das Wesen Erlösung bedeutet. In welcher Weise jedoch das reife Geistige dem gebannten Geistigen beisteht, ist schwer zu erklären. Es sind dies geistige Strömungen, die jedes Schöpfungswerk spüren muss und die nun das schlummernde Geistige zum Erwachen bringen. Nur das ganz widerspenstige Geistige verharrt in seinem Gott widersetzlichen Willen. Und daher ist dessen Außenform noch sehr hart, dass selbst die Liebe der reifen geistigen Wesenheiten nicht vermag, den starren Sinn zu brechen. Da dem im Widerstand gegen Gott verharrenden Wesen das Licht nur höchst selten schimmert und der starre Sinn daher nicht leicht gebrochen werden kann zum eigenen Leidwesen. Denn es erkennt durch seinen Mangel an Licht nicht, dass es Hilfe gibt für das unreife Wesenhafte und begehrt daher diese Hilfe auch nicht aus eigenem Antrieb. Daher wird es oft auch gewaltsam aus seinem Starrsinn aufgeschreckt, damit es in einem Zustand vorübergehender Freiheit nun den Vorteil eines freien Zustandes kennenlernt und dann desto verlangender nach Licht strebt, also die geistig reifen Kräfte nun Zugang haben und entsprechend erfolgreich das gebannte Geistige beeinflussen können, auf dass es nun eifrig dem nachkommt, was von ihm verlangt wird. Und die Härte der Form um sich nun bedeutend nachzulassen beginnt. Nun die Freiwerdung aus diesen Formen verhältnismäßig schnell erfolgt und der Geist aus Gott ungehindert Zutritt hat zu dem in der Materie sich bergenden Geistigen, das nach Erlösung schmachtet. Amen.